Ja, ihm ist Folgendes passiert. Er wurde von einer Pflegetochter angezeigt wegen sexuellen Missbrauchs. Und in dem Strafverfahren gab es ein Glaubwürdigkeitsgutachten bezüglich der Pflegetochter. Dieses Gutachten besagte, die Pflegetochter sagt die Wahrheit. Er wurde deshalb strafrechtlich verurteilt und saß dann ein. Das war rechtskräftig. Dann kam es zu einem Zivilverfahren. Die Pflegetochter verklagte ihn auf Schmerzensgelder. Und in diesem Zivilverfahren wurde dann festgestellt, das Gutachten, das Glaubwürdigkeitsgutachten war fehlerhaft. Und der Pflegetochter konnte man eben nicht glauben. Und das führte dann im Strafverfahren zu einem Wiederaufnahmeverfahren und zu einem Freispruch. So, und jetzt muss man eben sagen, da muss er entschädigt werden und rehabilitiert werden. Und in diesem Verfahren, darum geht es jetzt letztendlich. Wie geht man mit diesem Personenkreis um? Und auch Herr Kuss, ein ganz bedauerlicher Fall, sagt eben, mit mir ist nicht ordnungsgemäß umgegangen worden. Ich stand alleine da.